Ein strahlend blauer Himmel. Ein Haus steht einsam zwischen Pinien. Hinter den Bäumen glitzert das Meer. Die Sonne scheint gleißend ins Zimmer. Durch das geöffnete Fenster weht ein leichter Wind. Neben dem Vorhang steht ein Mann und schaut lautlos aufs Meer. Kleine Wellen brechen weiß vor der Küste. Ein warmer Wind streicht über sein Gesicht. Hinter ihm steht ein großes Bett. Eine Frau schläft darin. Ihr Schlaf ist unruhig. Ihre Hand. Sie gehen am Strand entlang. Sie legt den Arm um ihn. Er lächelt.